Herr Staatsanwalt, ich habe der Frau gesagt, das gebe ich unumwunden zu, man müsste dieses Kind schütteln. Die ist derartig verspielt. Ich habe gesagt, ich würde 1.000 Mark dafür geben. Gebe 1.000 Mark dafür, habe ich gesagt, wenn ich dieses Kind hier hätte. Aber Dr. Braun hat mir erzählt, wenn ich das Kind... Mamska, habe ich immer zu ihr gesagt. Mamska. Deine Tochter ist ein Prachtmädchen. Ich weiß nur, dass meine Tochter Rheinisch sprechen kann und Bayerisch sprechen. Aber ich kenne meine Tochter besser. Ich habe ihm geschrieben, ich kenne meine Tochter. Und das an Ohren rappeln können, lässt er die Hand sich abhacken. Ich kenne doch meine Tochter. Uninteressiert und was weiß ich und verspielt. Die wäre so verspielt und hat meinen ganzen Kummer der Frau ausgeschüttet. Michael Farin. Nummer 989. Eichach. Vera Brühne, Mitschnitte. Teil 3. Vera und Sylvia. Und zu den Einzelheiten dieser Vernehmung, Fräulein Fossi. Sie haben... Ich kann mich an Geschichten, die mir erzählt werden, sehr gut erinnern. Ja. Nun, Ihr Gedächtnis ist also offenbar ein sehr gutes. Meistens. Meistens. Warum weichen Sie mir immer so aus, Fräulein Fossi? Also, eben sagten Sie, Sie können sich... an alles noch sehr gut erinnern. Und wenn ich kann mich an Geschichten gut erinnern, sagt ich. An Geschichten können Sie sich erinnern. Ich habe schon gedrückt. Ja, aber es dauert wahrscheinlich jetzt einmal, das war nicht. Fräulein Kosowski, Sie werden in Abwesenheit Ihrer Mutter und des Herrn Fehrbach zunächst vernommen. Wir müssen aber im Anschluss an Ihre Vernehmung den... beiden Angeklagten das Wesentliche von dem, was sie gesagt haben, wiedergeben. Das könnte nun am besten dadurch geschehen, wenn ihre Aussage auf Tonband aufgenommen würde und dann ihrer Mutter und Herrn Fehrbach gespielt würde. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja. Dass ihr das, was Sie jetzt sagen, auf Tonband aufgenommen wird? Ja. Ja. Sie heißen mit Vornamen Sylvia. Ja. Sylvia. Kosiolkowski, ich werde im Laufe der Vernehmung Sie als Fräulein Kossi ansprechen, weil das ja, ist einfacher für Sie. Wie alt sind Sie bitte? 25.10.1941. Ja, wie viel? Das ist also. 25.10.1941. Dann sind Sie also 19 Jahre alt. Bin ich jetzt 20. Dann bin ich jetzt 20. Sie sind jetzt schon 20 Jahre alt, verheiratet, ledig. Studenten. Zunächst belehre ich Sie ganz allgemein über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage. Ich verweigere nicht. Auch wenn Sie die Tochter der Angeklagten sind, müssen Sie die reine Wahrheit sagen. Ja. Sie werden unter Umständen vereidigt werden, wer bewusst etwas Falsches aussagt oder bewusst etwas Wahres verschweigt und diese Aussage beschwört, der macht sich des Verbrechens des Meineids schuldig und wird deswegen mit Zuchthaus nicht unter einem Jahr bestraft. Ja. Fräulein Kossi, Sie können als die Tochter der Angeklagten Vera Brühne die Aussage verweigern. Wenn Sie sich also nicht vernehmen lassen wollen, dann brauchen Sie sich nicht vernehmen zu lassen. Wollen Sie sich vernehmen lassen oder wollen Sie die Aussage verweigern? Ich verweigere nicht. Ich verweigere nicht. Sie verweigern nicht, Sie wollen sich also vernehmen lassen. Ja. Ja. Haben Sie seinerzeit vor der Polizei, also vor Herrn Schillinger, und später dann vor dem Ermittlungsrichter, also vor dem Herrn Amtsgerichtsrat Siegel, die Wahrheit gesagt, als Sie erklärten, Ihre Mutter habe Ihnen gegenüber ein Geständnis abgelegt. Meine damalige Aussage war falsch. Meine damalige Aussage war falsch. Das war die Unwahrheit. Ihre Aussage vor der Polizei war die Unwahrheit. Unwahrheit. Vor dem Ermittlungsrichter war falsch. Falsch. Gut, das also vorweg. Nun würde es uns zunächst mal ganz allgemein interessieren, Fräulein Kossi, wie Sie zu Ihrer Mutter persönlich stehen. Ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter ein gutes, ist es ein schlechtes? Ein sehr gutes. Ist ein gutes? Ja. Nach wie vor ein gutes. War es immer ein gutes oder ist es in letzter Zeit gewesen? Es war immer ein gutes, es ist nach wie vor ein gutes. Es ist nach wie vor ein gutes. Es war immer ein gutes und es ist nach wie vor ein gutes. Es war also auch ein gutes, sagen Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie bei der Polizei erschienen und Ihre Mutter aufs Schwerste belasteten. Ja. Ja. Ja. Sie haben also keinen Grund,

Was das Verhältnis zu meiner Mutter betrifft, so möchte ich sagen, dass meine Mutter eine sehr beherrschende Persönlichkeit ist, dass sie sehr streng zu mir war und dass ich keinen eigenen Spielraum hatte. Dass sie sehr streng zu mir war. Bei Meinungsverschiedenheiten habe ich um das Leben Friedenswillen stets nachgegeben. Ich kann heute nicht mehr sagen, weshalb ich in meinem Leben so entschieden die Unschuld meiner Mutter beteuert habe. Ich bin jedenfalls früher von meiner Mutter nicht in diese Richtung instruiert worden. Für den Fall, dass sie in Haft genommen wird. Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben, Silvia Kosiolkowski. Herr Preimussi, Sie haben also jetzt gehört, was damals von der Polizei und von dem Ermittlungsrichter zu Protokoll genommen worden ist. Meine erste Frage geht nun dahin, ist das, was zu Protokoll genommen worden ist, von Ihnen auch in diesem Sinne gesagt worden? In etwa, ja. In etwa, ja. Ja, in etwa, das ist mir zu unbestimmt. Das ist nicht meine Formulierung. Das ist nicht meine Formulierung. Sie klingen anders. Es sind nicht meine Worte. Und dieser Sinn und Inhalt entspricht dem, was Sie den beiden Herren... Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich war damals in einem sehr schlechten Nerven. Was ich damals gesagt habe, ich... Wieso sind Sie in diesem schlechten Zustand? Ich bin in diesen nervlichen schlechten Zustand gekommen durch Zeitungen, Zeitschriften, Reporter. Besonders Reporter. Überhaupt durch die ganzen Leute, die mich dauernd fragen. Dauernd die Zeitung und dauernd rief jemand an. Immer war etwas los. Ja, und außerdem Verhaftung meiner Mutter war natürlich das Primäre. Nun, das war also der Grund, warum Sie die Nerven verloren haben. Ja, sahen Sie uns, wie sich das geäußert hat, wie sich dieser schlechte nervliche Zustand geäußert hat? Es hat sich so geäußert, dass ich immer das eine sagte und zum anderen das andere sagte. Und ich war mir nicht bewusst, was ich sagte praktisch. Ich konnte nichts. Es war ganz eigenartig. Ich erzählte eine belanglose Geschichte einem Bekannten, und fünf Minuten später genau das Gegenteil. Ja, also solche Dinge gibt es. Wenn sie durcheinander sind, sich widersprechende Dinge sagen, heute das und morgen jenes. Aber mir ist noch kein Fall bekannt geworden, wo also eine gewisse Nervenbelastung dazu geführt hätte, nun gerade den Menschen, an dem man am meisten hängt und der man am meisten bedeutet, so schwer zu bezichtigen, wie Sie es getan haben. Ja, vielleicht kann ich Ihnen eine Erläuterung geben. Zum Beispiel an diesem 8. November. Zum Beispiel? Wo morgens um 5 nach 8 die Polizei zu mir kam. An diesem 8. November. Und ich um 23:30 fertig war, musste ich zum Anwalt gehen. Ich war um 23:30 fertig. Und für die Zeitschriften und so weiter überhaupt eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Und in dieser eidesstattlichen Erklärung steht drin, dass ich an Eidesstatt erkläre, dass meine Mutter nichts damit zu tun hat. Unterschrieb eine eidesstattliche Erklärung, in der drin stand, dass meine Mutter nichts mit dem Mord zu tun hat. Und anschließend ging ich zum Ermittlungsrichter und bestätigte das, was ich morgens gesagt hatte. Und anschließend? Also wie gesagt, ich kann mich an den Tag sehr schwach erinnern. Aber denken Sie mal, wenn Sie um 14:15 von der Polizei rausgeschmissen werden, aus dem Bett praktisch, und dann die Vernehmung haben, und dann bis um 20:50 geht die Vernehmung, dann zum Anwalt und dann anschließend wieder um 2 Uhr zum Ermittlungsrichter. Wann waren Sie beim Anwalt? Um 11:30. Um halb zwölf. Bei Herrn Rechtsanwalt Karl Urban. Dr. Kückelmann. Bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Kückelmann. Ja. Ja. Und bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Kückelmann sagen Sie, haben Sie... Im Beisein von meinem Vater. Im Beisein Ihres Vaters genau das Gegenteil angegeben. Also mit anderen Worten, Sie haben Herrn Kückelmann gesagt, was ich jetzt gerade bei der Polizei gesagt habe. Nein, ich habe überhaupt nichts von der polizeilichen Vernehmung gegenüber überhaupt Herrn nichts. Kückelmann erwähnt. Ja, warum denn das? Das weiß ich nicht. Muss rekapitulieren. Sie gehen Vormittag zur Polizei und machen diese Angabe. Die also Ihre Mutter aufs Schwerste belasten, in deren es also heißt, meine Mutter hat ein Geständnis abgelegt, sie hat mir die Tat in den großen Zügen geschildert, insbesondere gesagt, dass Sie und Fehrbach also die Täter dieses Doppelmords seien. Anschließend gehen Sie zu Rechtsanwalt Kückelmann und sprechen kein Wort darüber, dass Sie bei der Polizei eine so schwerwiegende Angabe gemacht haben. Ich habe Herrn Dr. Kückelmann gegenüber nichts davon erwähnt. Und hätte er mich gefragt, hätte ich sicher eine ausweichende Antwort gegeben. Sagen ihm aber, dass Sie nachmittags zum Ermittlungsrichter müssen. Ja, eben. Hat Sie da Rechtsanwalt Kückelmann nicht gefragt, warum Sie denn zum Ermittlungsrichter müssen? Das ist durchaus möglich, dass er mich gefragt hat. Das ist durchaus möglich, dass er mich gefragt hat. Ich war doch so völlig blöd an diesem Tag. Total durcheinander. Ja, warum haben Sie denn eine ausweichende Antwort? Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch der Mann Ihres Vertrauens gewesen. Bitte, das bezeugt ja davon, dass ich also völlig blöd war. Das bezeugt doch davon, dass ich völlig blöd war. Das bezeugt es nicht nun ohne weiteres, sondern wenn ich mir das heute überlege, dass Sie natürlich mehrere Deutungsmöglichkeiten haben. Ich bin wahnsinnig einander. Nicht, also gut, ich akzeptiere zunächst mal, dass es so gewesen sei, wie Sie sagen. Warum sind Sie aber dann nochmals zum Ermittlungsrichter gegangen, wenn Sie schon wussten, dass Sie Ihre Mutter am Vormittag so schwer belastet hatten zu Ihnen? Ja, weil die Kriminalbeamten mich dahingestellt haben. Ja, dann wäre nichts leichter gewesen, als dem Ermittlungsrichter zu sagen, Herr Amtsgerichtsrat, was ich heute Vormittag von der Polizei gesagt habe, das war also Stuss, das war alles erfunden, das habe ich da war ich ganz konfus und bitte, ich möchte jetzt sagen, wie es wirklich gewesen ist, nämlich, dass mir meine Mutter niemals etwas derartiges erzählt hat. Stattdessen gehen Sie aber hin und sagen ihm das Ganze, erzählen ihm das Ganze nochmal und es wird nochmal ein ziemlich umfangreiches Protokoll aufgenommen. Sie variieren sogar bestimmte Dinge, aber nicht etwa im Sinne einer Entlastung, sondern sogar noch im Sinne einer weiteren Belastung. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich könnte es verstehen, dass man aus irgendeiner seelischen Belastung heraus, in der Sie sich zweifellos befunden haben, darüber gibt es also gar keinen Zweifel, dass Sie damals in einem gewissen seelischen Ausnahmezustand gewesen sind. Das glauben wir Ihnen ohne weiteres. Dass einer in einem solchen seelischen Ausnahmezustand sich widerspricht, aber Sie haben sich ja gerade nicht sondern Sie haben bei zwei verschiedenen Vernehmungen stets das Gleiche gesagt. Ja, wenn man die Geschichte dauernd hört, besonders wenn man sie sich zusammenreimt. Und diese Geschichte stammte ohnehin zu großen Teilen von Nils von der Heide. Der kam damals oft zu mir und redete auf mich ein. Recht, eigentlich war das seine Story, unsere. Ja, nun, also da rühren Sie einen Punkt an, über den wir uns jetzt als nächstes unterhalten müssen. Sie sagen, wenn man die Geschichte dauernd hört, haben Sie denn diese Einzelheiten dauernd gehört? Und von wem haben Sie diese Einzelheiten? Ich habe sie dauernd gehört und erörtert mit Nils von der Heide. Der redete doch dauernd über den Mord und ich dann auch. Wir waren zusammen im Internat gewesen in Berg. Wir haben das alles erörtert. Es war unsere Geschichte. Mit Herrn Nils von der Heide. Also, wir werden diesen Herrn Nils von der Heide, das ist, glaube ich, ein Reporter der Abendzeitung, damaliger Polizeireporter der Zeugen hören. Der Nils kam sehr oft zu mir, besonders seitdem meine Mutter verhaftet war und es erstmalig in der Zeitung stand. Am nächsten Tag kam er dann zu mir und von da ab kam er jeden Tag einige Male. Plötzlich, sporadisch tauchte er auf und war da und redete mit mir, hatte dauernd neue Versionen. Zum Teil hat er irgendwelche Informationen gehabt oder gekriegt und wusste immer etwas Neues und sagte, hör mal, das muss doch so gewesen sein oder so hätte es sein können oder der ist schuldig oder so. So hin und her, wir beide überlegt. Ich sagte zwar zu ihm, das traue ich meiner Mutter nicht zu. Aber er erzählte mir diese Geschichte dann immer aufs Neue. Lass mich doch in Ruhe mit diesen Geschichten, sagte ich. Lass mich doch in Ruhe. Ja, das ist ganz natürlich, klar. Das ganz natürlich. Immer wieder ist. Ich hatte sehr großes Vertrauen zu ihm, weil ich mit ihm zusammen. Ich hatte sehr großes Vertrauen zu ihm. War im Internat. Und ich kannte ihn seit 53 und. Ich kannte ihn seit 53. Schulkamerad von mir. Und wir erörterten immer und. Ich bin der Ansicht, dass der Nils eine sehr große Fantasie hat und ich habe keine kleinere. Und wenn wir beiden dann also zusammen sprachen und den Fall durchsprachen oder wie es hätte sein können und hin und her, Also kamen die unmöglichsten Sachen dabei raus. Und da wurde dabei auch einmal erörtert bei diesen Gesprächen, dass es doch ihre Mutter gewesen sein könnte. Ja, natürlich wurde das erörtert. Es wurde alles erörtert. Jeder Mensch wurde erörtert. Natürlich wurde das erörtert. Es wurde alles erörtert. Und zum Schluss kristallisierte sich also diese letzte Geschichte, also die ich da angegeben habe, heraus. Und zwar durch irgendwelche Informationen, die der Nils hatte. Und der sagt, es muss so sein. Durch meine Informationen weiß ich, dass die Polizei inzwischen diese und diese Ermittlungen gemacht haben. Die Polizei. Und er hat eine sehr große Überzeugungskraft und erzählt mir das. Ich fand, das wäre unmöglich und das gibt es nicht, das stimmt nicht. Und es geht nicht, das stimmt wirklich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt nicht. Das traue ich meiner Mutter nicht zu. Ich kann es mir nicht vorstellen, das traue ich meiner Mutter nicht zu. Und er sagte, doch, bestimmt. Und überleg doch mal und legte mir das sehr logisch vor. Er erzählte mir das in einer sehr logischen Form. Sonst kommst du ins Gefängnis, sagte er, wenn du nichts sagst. Und irgendwann kannte ich nur noch diese Geschichte. Und dann habe ich sie den Polizisten erzählt. Ja, in dem Augenblick, als ich es erzählte, habe ich selber dran geglaubt. Und ich war immer noch nicht gewillt, das zu glauben. Und wenn er das dann kam, am nächsten Tag, dann war ich immer nicht gewillt, es nicht zu glauben. Nein, ich war keineswegs gewillt, das zu glauben. Ich war nicht gewillt, das zu glauben. Und am nächsten Tag kam er wieder und erzählt es mir wieder und sagt, das muss so sein, überleg doch mal. Und hin und her. Und ich sage immer wieder verneint, verneint, verneint. Das ging bis zu dem 7. November abends. Am 7. Als der Nils zu mir kam, kurz bevor mein Vater mich abholen wollte zum Abendessen, und er sagte, du musst das der Polizei sagen, du wirst der Begünstigung schuldig, du kommst ins Gefängnis, aha, machst dich schön fürs Gefängnis. Und lauter solche Sachen sagt er immer dauernd. Du musst es sagen, du musst das der Polizei sagen. Und dann sagte ich, lass mich doch in Ruhe, deine komische Geschichte, warum soll ich das sagen? Ich weiß es doch gar nicht. Er sagte, aber doch, die Polizei glaubt, dass du es weißt, und wenn du es nicht sagst, wirst du der Begünstigung beschuldigt. Du bist eingesperrt, Zuchthaus und so weiter. Du wirst eingesperrt. Und ich sage, komm, lass mich in Ruhe. Mein Vater war inzwischen gekommen, der wartete draußen. Und ich ging raus und laut schreiend kamen wir also da raus. Und ich sagte, nein, komm, lass mich doch in Ruhe. Und er sagt, du musst das sagen. Und die Polizei und so weiter. Und dann stieg mein Vater aus und sagte, was ist denn hier los? Und dann sagte der Nils, ja, dieser muss eine Aussage machen, sonst wird sie der Begünstigung beschuldigt und hin und her. Sagt mein Vater, ach, das müssen wir jetzt mal. Mein Vater ist da sehr unwissend in juristischen Fragen. Wir besprechen das morgen um 12:30 bei Dr. Kückelmann. Das sind wir sowieso verabredet wegen der Quickgeschichte. Wir besprechen das morgen. So verblieben wir dann nach dem Abendessen. Ich kam aber nicht mehr dazu, das mit dem Dr. Kückelmann zu besprechen, weil ich kam aber nicht mehr dazu, das mit dem Dr. Kückelmann zu besprechen. Die Polizei da war bei mir am nächsten Tag. Und die Polizei klingelte, ich führte sie rein. Und 2 Minuten später klingelte es nochmal. Nils stand auf der Treppe. Und sagte ich, du, die Polizei ist. Da sagt er, ja, ich weiß. Pass mal auf, du musst das sagen. Ganz bestimmt. Du wirst ja der Begünstigung belangt und was weiß ich. Und ich sage, komm, du spinnst, das gibt's doch gar nicht. Du musst das sagen. Das mache ich nicht. Wieso komme ich denn dazu, etwas Derartiges zu sagen? Das mache ich nicht. Die wissen alles, du wirst sehen, die wissen alles. Die wissen alles. Sag ich, nein, das kann ich nicht sagen. Komm, jetzt gehe ich noch da rein. Ich ging also rein und was hörte ich? Der Herr Schillinger erzählte mir praktisch unsere ganze Geschichte. Und jetzt war ich so verwirrt. Erstens mal kannte ich die Geschichte von Nils, weil wir die dauernd besprochen hatten. Und zweitens sagte er mir die auch. Und in dem Moment glaubte ich, mein Gott, da muss ja etwas da dran sein. Bedachte aber nicht, dass der Hans von der Heide eventuell, da muss etwas da dran sein. Die Kriminalpolizei da vorher informiert haben könnte. Das konnte mir doch nur meine Mutter erzählt haben. Ich war so komplett durcheinander. Das muss dir doch deine Mutter erzählt haben, hat Nils gesagt. Wer sonst? Okay. Und die erzählt mir das Punkt für Punkt die ganze Geschichte runter und ich sagte immer nur, so ungefähr. Ja. Ich war also völlig perplex, das war also ein Schlag ins Gesicht, dass die mir von Anfang an das sofort sagten. Sie haben aber... Da war ich dermaßen durcheinander und fertig einfach. Wussten Sie da den... Weil mir da in dem Moment glaubte ich zu wissen, dass das Tatsache war, was wir zusammen kombiniert hatten. Dass es Tatsache war, was wir zusammen kombiniert hatten. Also Sie wollen damit sagen, in dem Augenblick, wo Sie diese Aussage am 8.11. sowohl vor der Polizei wie vor dem Ermittlungsrichter abgegeben haben, glaubten Sie selbst daran, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat? Natürlich nicht wirklich. Ich glaubte nicht fest daran. Ja, nicht absolut fest. Gesagt. nicht ja, absolut weil fest. Dann hätten Sie ja sagen können, ich halte es für möglich, so wie es also die Polizei sieht, oder wie es der Herr Nils von der Heide sieht, gut, das hat natürlich hätte ich die logische Gründe für sich und so könnte es gewesen sein, aber was hat Sie darüber hinaus veranlasst zu behaupten, meine Mutter hat mir das erzählt? Hat Herr Nils ja, von der Heide, Moment, ja, hat Herr Nils von der Heide gesagt, Sie müssen sagen, vor der Polizei sowohl wie vor dem Ermittlungsrichter, dass Ihre Mutter Ihnen gegenüber ein Geständnis abgibt? Ja, wir haben das auch erörtert, was war denn da? Ja. Ja. Was war denn da? Ja, ich habe ihn auch gefragt, woher soll ich das denn wissen? Sagt er, ich muss dir deine Mutter erzählt haben, oder? Woher soll ich denn das wissen? Irgendwie ist es... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich war damals so durcheinander, war gewillt, ja, alles Mögliche zu glauben. Sie, jedes Durcheinander hat natürlich auch seine Grenzen. Ich hatte den Schock am Morgen. Ich habe Ihnen schon vorgehalten, dass Schock. Sie bei Ihren Aussagen, die Sie vor der Polizei und dann vor dem Ermittlungsrichter gemacht haben, nicht wenigstens, wir werden die Herren ja noch hören, aber allein nach dem Protokoll, das uns vorliegt, nicht den Eindruck einer völlig verwirrten Person machen. Ich kann wann nicht... ist Ihnen denn, Fräulein Gossi, zum ersten Mal zum Bewusstsein gekommen, dass Sie hier Unheil angerichtet haben? Kurz darauf. Warum haben Sie dann nicht Veranlassung gesehen, sofort in diesem Augenblick, also kurz darauf, das darf ich annehmen, in den nächsten Tagen, wenn ja. Ich sage. Warum haben Sie dann nicht sofort Anlass genommen, diese Angaben zu widerrufen? Wie gesagt, ich wusste, und während dieser Zeit saß Ihre Mutter in Untersuchungshaft und wusste nicht über Ihr Schicksal, wie Ihr Schicksal sein würde. Sie wusste natürlich von der Polizei, dass sie aufs Schwerste belastet hatten, sahen Sie da keine Veranlassung, nun diese Last von ihr zu nehmen und ihr zu sagen, und zur Polizei zu gehen und das zu widerrufen und ihr damit eine Gewissheit zu geben und Sicherheit zu geben. Sie konnte sich das doch denken, wie es ist, dass das alles so nicht stimmte. Sie konnte sich die Gewissheit ausrechnen, dass es so sein wird. Ausrechnen. Sie konnte sich denken, dass es so ist. Sie konnte sich denken. Sicher. Sie konnte sich denken. Sie wusste das die ganze Zeit. Unser Verhältnis war ja auch nicht getrübt dadurch. Aber so richtig kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn Ihr Verhältnis überhaupt nie getrübt war, wenn also alles wieder in bester Ordnung war, dann ist es, wie gesagt, völlig für einen normalen, für einen Menschen, der normale psychisch normal reagiert, völlig unverständlich, dass sie dann überhaupt ihre Mutter... Ja, ist mir auch völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Ja, ich habe Ihnen erklärt, ich kann mich nicht mehr wie erinnern, das zustande gekommen ist. Sie können sich nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist. Ja, und nun kommt noch dieses reizende Detail mit dem blauen Brief, von dem Ihre Mutter gesagt hat, Sie sollen ihn auch essen, während Herr Rodatus da war, damit das Hauptbeweismittel verschwunden ist. Wie verhält es sich denn damit? Das Aufessen wurde mir von den Polizeibeamten gesagt. Die sagten zu mir, stimmt das, dass Sie den Brief haben aufessen sollen? Das war bei nur, welcher Gelegenheit haben die bei Brief? Einer, ja, war der, bei der Verhandlung, bei der Vernehmung da. Wer waren die Polizeibeamten? Herr Wiesbeck, Herr Eckhardt und Herr Schillinger. Herr Wiesbeck, Herr Eckhardt und Herr Schillinger. Die sollen also gesagt haben, was haben die gesagt? Ja, die haben mir die ganze Geschichte vorher erzählt. Die haben mir die ganze Geschichte vorher erzählt? Blauen Brief, das stimmte, dass ich den blauen Brief hätte aufessen sollen. Ob es stimmt, dass Sie diesen blauen Brief hätten aufessen wollen? Ja, und das war mir damals neu. Sie wollten ihn ja doch nicht aufessen. Ja, das war mir damals neu, sagte ich, ja, das stimmt schon, ich wollte nicht aufessen. Das war mir neu, das war neu. Stimmt schon, Sie sagten, ich wollte ihn nicht aufessen. Ja, das stimmt schon. Und dann hat es in der polizeilichen Niederschrift und in der richterlichen Niederschrift wieder seinen Niederschlag gefunden. Kommissar Rodatus hatte seine Akten bei uns in der Wohnung auf dem Tisch ausgebreitet und verließ kurz das Zimmer zum Austreten. Meine Mutter forderte mich auf, ich solle den auf dem Tisch liegenden blauen Brief zerreißen und aufessen. Sie solle es doch selbst tun, sagte ich ihr. Dazu kam es dann aber nicht mehr, weil Rodatus in das Zimmer zurückkam. Hat Ihre Mutter nun einmal gesagt, sie soll den blauen Brief aufessen oder nicht? Hat sie mir nie gesagt. Hat sie nicht gesagt, wie ist es? Nee. Und nun sagen Sie, es sei also bloß durch eine Fragerei der Polizei hereingekommen. Genau. Ja. Warum haben Sie dann dieses Detail auch bei der richterlichen Einvernahme wiedergegeben? Weil es lustig war. Weil es lustig war. Also ich muss schon, es ist schon eigenartig, nicht? Eine derartige Vernehmung, bei der es um die Freiheit eines Menschen für immer und ewig geht, lustige Dinge zu erfinden. Warum ich das alles erzählt habe? Weil ich es lustig fand. Ich finde das nicht eigenartig. Sie sagten doch selber, das sei komisch. Es war es doch recht eigenartig, Sie sagten mir selbst zuerst. Das passt doch alles ohnehin nicht zusammen. Zu dieser eigenartigen Geschichte von dem Aufessen des Briefes ist doch eigenartig, absolut. Ja, sicherlich. Naja, also, das kommt komisch, aber ja. Die ganze Situation komisch, war doch nicht dazu angetan, um da kleine Witzchen zu machen und komische Dinge zu erzählen. Nein. In einer Vernehmung, in der Sie behaupten, Ihre Mutter hätte Ihnen einen Mord eingestanden. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Natürlich ist das alles ein Widerspruch. Es passt doch alles nicht zusammen. Es passt alles nicht zusammen. Ja, also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Also, Fräulein Posse, auf der einen Seite sagen Sie, Sie wären völlig verwirrt gewesen, hätten unter dem Druck von Herrn Nils von der Heide und weiß Gott, welche andere Personen nun einfach da etwas gestammelt, was nicht gestimmt ist. Und auf der anderen Seite machen Sie uns sehr klare Angaben, dass Sie Ihre Geschichte da mit Details ausgeschmückt haben, weil die besonders komisch seien und weil die besonders wirkungsvoll offenbar seien und so. Die Geschichte kannte ich nun einmal auswendig. Da brauchte ich mir gar nichts mehr zu überlegen. Ich wusste nur, Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger. Und die Geschichte hatte ich ja bereits im Kopf. Die habe ich dann erzählt. Mehr nicht. Das hatte ich mir aber vor, es war schon vorher aufgefallen. Das ist doch ein Widerspruch. Natürlich ist es ein Widerspruch, aber ich war an diesem Tag, wie gesagt, durcheinander, hatte die Geschichte zigmal gehört. Ich habe die Geschichte zigmal gehört. Ich kannte die in- und auswendig. Also mit anderen Worten, Sie waren sich bei beiden Vernehmungen ganz klar. Also, Sie hatten also waren ganz klar bei Sinnen insofern, als Sie wussten, was ich jetzt sage, ist falsch. Bei der Vernehmung war ich mir nicht klar. Bei der Vernehmung? Aber Sie können auch gern meinen Vater fragen. Ich traue meiner Mutter so etwas gar nicht zu. Nicht mal in meinen Geschichten traue ich ihr sowas zu. Ich war komplett durcheinander. Ich brachte alles durcheinander. Bei der Polizei vom 8. November. Da waren Sie sich nicht klar. Und bei der Vernehmung vor dem Richter? Auch nicht. An diesem Tag war ich mir nicht klar. Sie sagten aber, dass Sie sich da Gedanken gemacht haben, wenn ich das jetzt sage. Aber nicht in dem Moment dachte ich mir das. Dann weiß ich nicht, wie es reingekommen ist. Warum Sie das überhaupt gesagt haben. Ja, viele Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger. Viele Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger. Wenn Sie also den Gedanken hatten, ich muss viele Einzelheiten erfinden, um die Sache glaubwürdiger darzustellen, dann können Sie nicht konfus gewesen sein. Ich kenne mich doch überhaupt nicht aus. Das dachte ich mir ja bereits vorher. Das dachte ich mir ja bereits eine Woche oder zwei Wochen, wie wir das machen. Möglichst viele Einzelheiten machen die Geschichte glaubwürdig. Und dann hatte ich die fertige Geschichte. Möglichst viele Einzelheiten machen die Geschichte glaubwürdig. Mit den kleinen Einzelheiten, mit diesen Wichtigkeiten. Meine Mutter konnte sich das alles doch denken. Sie sagten dann also bereits wenige Tage, zwei, drei Tage später, ist Ihnen zum Bewusstsein gekommen. Ein Tag später. Und haben Sie dann sofort Herrn Kückelmann es erklärt, dass Sie Unwahrheit gesagt haben? Ich habe es erstmal meinem Vater erklärt. Als Ersten. Mein Vater. Und Herrn Kückelmann, wann haben Sie es dem erklärt? Das hat er meinem Vater erklärt, dass ich da also diese Aussage gemacht habe. Ich weiß nicht, inwiefern mein Vater Herrn Dr. Kückelmann dann aufgeklärt hat. Ich weiß nur, dass dann mein Vater veranlasst hat, und auch ich, dass ich nicht weiter mehr durch die Polizei, die ja immer gekommen ist. Ihr Vater hat, wir können seine polizeiliche Aussage verwerten, weil er vom Ermittlungsrichter vernommen worden ist. Kein Wort davon gesagt, dass Sie ihm später gegenüber das Geständnis wiederholen. Ja, wann war er vom Ermittlungsrichter? Er war an demselben Tag beim Amtsgericht Grazigi, ne? Na ja, aber wenn Sie sind, ich nehme an, dass Herr Kossi, von dem wir einen Grund haben anzunehmen, dass er kein Ehrenmann ist, sofort seinerseits zur Polizei gelaufen wäre oder zum Anwalt gelaufen wäre oder zu irgendwem gelaufen wäre und gesagt hat, um Gottes Willen, meine Tochter hat einen großen Unsinn gemacht, die hat meine ehemalige Frau aufs Schwerste belastet und jetzt kommt sie daher und sagt, das ist alles nicht wahr. Nein, wir waren beide der Ansicht, dass die Hauptverhandlung der richtige Zeitpunkt ist, um es richtig zu stellen. Naja, also das ist eine ganz merkwürdige Auffassung. Sie können meinen Vater fragen. Sie sagten seinerzeit bei Ihrer polizeilichen Einvernahme, später haben Sie es, glaube ich, auch zumindest mittelbar bei Ihrer richterlichen Einvernahme wiederholt, Sie glaubten, dass der Gedanke zur Tat gar nicht von Ihrer Mutter, sondern von Herrn Fehrbach ausgegangen sei. Wie kommen Sie dazu? Das ist ja schließlich meine Mutter. Ich traue meiner Mutter etwas derartiges gar nicht zu, selbst in meinen Geschichten. Ja, warum haben Sie dann, wenn Sie Ihrer Mutter etwas derartiges gar nicht zutrauen, überhaupt der Polizei erzählt, dass Ihnen Ihre Mutter ein Geständnis abgelegt hat? Ich traue meiner Mutter doch etwas derartiges gar nicht zu. Sie sagten, ich glaube sogar, dass die Idee, Dr. Braun zu erschießen, von ihm, nämlich von Querbach, stammt, nachdem meine Mutter ihm erzählt haben dürfte, wie Dr. Braun sie ständig quäle. Auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gedrängt hat. Sie haben also, so möchte man es auf den ersten Blick sehen, dieses Geständnis, das Sie abgelegt haben, bei diesem Geständnis, das Sie abgelegt haben, versucht, Ihre Mutter zu schonen oder einen Grund zu finden, dass sie also besser wegkommt als Herr Fehrbach. Mit anderen Worten, Sie wussten genau, dass Sie mit diesem Geständnis Ihrer Mutter eine schreckliche Belastung zufügen. Aber Herrn Fehrbach eine größere. Das hatte mir die Polizei gesagt. Das hatte mir die Polizei gesagt. Die Polizei waren der Meinung oder der Überzeugung, es ist überhaupt an der Sache nichts dran. Ich habe nie von meiner Mutter ein derartiges Geständnis erhalten. Dann brauchten Sie so etwas nicht zu sagen. Waren Sie aber damals der Meinung oder waren Sie in einem solchen psychischen Zustand, dass Sie glaubten, waren Sie das spätestens zwei Tage später nach Ihrer heutigen Aussage nicht mehr, dann hätten Sie die Gelegenheit gehabt, die Sache zu berichtigen. Wenn Sie aber damals bei dieser polizeilichen und auch bei der richterlichen Vernehmung der Meinung waren, Ihre Mutter habe die Tat vielleicht tatsächlich begangen, dann fügt sich das logisch ganz schön ein, dass Sie Ihre Mutter hier etwas entlasten wollen. Selbst in einer Geschichte, in einer erfundenen Geschichte, habe ich es gerne, oder es ist meine Art, denn dass meine Mutter, die mir ja näher steht als Herr Fehrbach, die mir dabei näher steht. Auch in einer erfundenen Geschichte wollen Sie Ihre Mutter besser wegkommen lassen als Herrn Fehrbach. Weil sie ja meine Mutter ist. Weil sie Ihre Mutter ist. Weil sie meine Mutter ist. Meine Mutter. Ja, wem haben Sie denn diese Geschichte überhaupt erzählt? Dieses Geständnis. Haben Sie das bloß der Polizei erzählt oder auch noch anderen Leuten? Das habe ich meinem Vater gesagt. Das habe ich meinem Vater gesagt. War das vor der Vernehmung, vor der Polizei? Ich habe meinem Vater diese ganze Geschichte am Abend erzählt und er sagte, ich kann dir dazu gar nichts sagen, wir müssen morgen mal zu Herrn Dr. Kückelmann gehen. Haben Sie diese Geschichte vor der polizeilichen Vernehmung Ihrem Vater erzählt? Vor der polizeilichen Vernehmung? Vor der polizeilichen Vernehmung. Genau in der gleichen Art und Weise, wie Sie es später bei der Polizei angekommen haben. Wortwörtlich heißt. Das war ein... Aufgesagt. 1:1. Herr Fräulein Kossi, Sie waren am 23. November des vergangenen Jahres zusammen mit Richter Dr. Kügelmann bei mir, als die Aussage vom Ermittlungsrichter schon gemacht war. Aber warum haben Sie denn an diesem Tag mir nicht erzählt, dass Ihre Aussage falsch ist? Da war doch Ihr Anwalt dabei. Die Formalien des Protokolls habe ich Ihnen doch vorgehalten, in Gegenwart Ihres Anwalts. Ja, Sie haben mich gefragt, ob ich damals... Die Formalien habe ich Formalien, ja, also dass ich, ob ich ja, wusste, dass ich als Tochter der Zeugen, der Angeklagten, nicht auszusagen brauchte und so weiter. Und dann wird ihm gesagt, ja, die hat mir damals alles ein bisschen vorgelesen, ja, das stimmt schon, ja. Hätten Sie doch mir leicht sagen können, dass Ihre ganze Aussage falsch ist. Ja, sicher hätte ich Ihnen das gleich sagen können. Sicher, ich dachte eben auch sicher hätte ich Ihnen das gleich sagen können, aber ich dachte schon. Dass der richtige Zeitpunkt die heutige Verhandlung. Ich kenne mich nicht aus, wann ein Prozess ist, wenn eine Verhaftung zufolge da gewesen ist. Umso mehr möchte man meinen, wenn man sich nicht sowieso ein halbes Jahr lang umso mehr möchte man meinen, wenn man sich nicht auskennt, wenn also alles ungewiss ist, dass man dann diese Ungewissheit, der Prozess, die zu Lasten des liebsten Menschen geht, den man hat, möglichst schnell zeigt. Meine Mutter wusste sowieso, dass ich eine derartige Aussage, konnte sich's denken. Ich glaube bestimmt, dass sie es gewusst hat, dass ich eine derartige Aussage jetzt heute mache. Noch eine Frage. Meine Mutter konnte sich das doch alles denken. Mamska. Mamska, habe ich immer zu ihr gesagt. Mamska. Noch eine Frage. Nein. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt also zunächst die Vernehmung vorläufig einmal abschließen. Dem Ton... Band, Mann Gelegenheit geben, jetzt das Band zurückzuspulen und dass dann jetzt die Angeklagten die Aussage, mit Ausnahme der Verlesung der Protokolle, die braucht man nicht, die kennen Sie ja ohne dies, ne? Wir haben das wird uns ohne dies anderthalb Stunden mehr kosten. Ne? Aber wir müssen hier, das versteht sich wohl von selber, gründlich vorgehen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen 20 Minuten Pause. Ich bitte dann den Tonbandherrn, das Tonband zurückzuspulen. Und so, dass es also den Angeklagten, wenn sie im Saal sind, vorgespielt werden kann. Das kann meine Tochter nicht gesagt haben. Ich habe mit meiner Tochter niemals über derartige Dinge gesprochen. Das ist für mich erschütternd und unglaubwürdig. Mir ist dies ein Rätsel, wie ein Mensch über eine Geschichte etwas berichten kann, über die er gar nichts wissen kann und ich selbst nichts weiß. Ich kann nur erklären, dass ich diese Darstellung meiner Tochter und diesen Vorhalt auf das Entschiedenste und Energischste ablehne. Ich kann mir die Angaben meiner Tochter nur so erklären, dass es sich bei ihr um eine verschobene Pubertät handelt. Die Angaben meiner Tochter sind eine Spinnerei für mich. Die Angaben meiner Tochter sind in allen Punkten, soweit sie die Schilderung des Hergangs der Ermordung des Dr. Braun und Frau Klo betrifft, frei erfunden. Meine Tochter hat eine reiche Fantasiebegabung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte, von Frau Brühne sehr enttäuscht wäre. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Sache was zu tun hat. Frau Brühne ist eine hochanständige Frau. Sie wissen doch genau nicht, weil ich habe sie zu diesem Tag hereinbestellt, zusammen mit ihrem Anwalt, weil ich die Sache nur mit ihrem Anwalt besprechen wollte, ob sie sich psychologisch untersuchen lassen. Ja, das kann ich sagen. Und habe Ihnen in diesem Zusammenhang auch erklärt, es wäre an sich für mich sehr wesentlich, ein solches Gutachten zu besitzen. Ja, ich habe es abgelehnt. Ja, später, an dem Tag natürlich nicht. Nein, weil ich Rechtsanwalt Kübelmann wollte sich die Sache überlegen. Aber ich habe abgelehnt, Freund Fossi, wenn Sie sich selbst in einem damals in einem seelischen Ausnahmezustand befindlich, wäre doch also eine psychiatrische oder psychologische Untersuchung sehr zweckmäßig gewesen. Sicher, natürlich. Das habe ich mir dann später auch gedacht und bin dann von mir aus zu einem Psychiater in Behandlung gegangen, 2. März. Michael Farin, Nummer 989, Eichach. Vera Brühne, Mitschnitte. Teil 3, Vera und Sylvia. Mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg. Ton und Technik, Josuel Teegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.